Kapitel 6 Für Walter Brenn. Kalle goss Whisky nach. Er spähte durch die Flasche in das Feuer. Hat dieser Whisky nicht eine herrliche Farbe? Jetzt sehe ich den Nebel, den Regen und das Meer von Schottland. Ein herrliches Getränk. Wäre es wohl zu sterben, ohne jemals eine Flasche Loch Lomond gekostet zu haben? Spürt man eine Leere? Fühlt man, dass es noch einen Geschmack geben muss, den man nicht gekostet hat? Selbst ein sinnloses Leben hat Geschmäcker und Stile, die man verfeinern und kultivieren kann. Heute halte ich die perfekte Mischung aus beiden in meiner Hand. Und dazu flackert ein zu Whisky-Couleur passendes Lagerfeuer. Der Alkohol wärmt meinen Magen, das Feuer meine Haut, unsere Freundschaft mein Leben und alles zusammen würde meine Seele wärmen, wenn ich eine hätte. Das Feuer erinnert mich übrigens an den nächsten Track unserer Freundschaft, die Bumsdorfer Brandkatastrophe.